Warum für Saigon nie die Schlafenszeit? Warum verströmt sie Orangenduft? Wie kann's mir gut gehen bei so viel Leid? Wie kann sie kühl sein? Hier steht die Luft. Vietnam, die Antwort hierauf gibst du sie. Nur Fragen und sie enden nie. Mein Gott, warum heute? Ich bin durch hier, Abschiedszeit. Hier gibt's nichts, was mich bleiben macht. Was schickst du mir nun diese Nacht? Die hier mit mir schlich, zurück im Schmutz, was nur such ich hier? Warum bewegt ihre Stimme mich? Schlechtes Parfüm, ich bin high von ihr. Vietnam, auch wenn ich nicht sehr höflich bin, warum macht nichts hier jemals Sinn? Mein Gott, zeig's mir an, verstehen kann. Ich kannte Girls, die wussten mehr und bin verwirrt wie nie vorher. Nein, Gott, lass mich ganz, wie ihr helfen, keiner kann's. Mir war so klar, woran ich war, doch nun ist sie da. Fahrer für die Botschaft sein, weil hier, wer sich nur ein bisschen rührt, ein Leben wie ein König führt, aber nur so lang wie